geträumt. Gefangen in der Nacht, meine Seele aufgemacht. Und es tut immer noch weh, aber das ist schon okay, denn das geht auch mal vorbei. Aus tiefer Dunkelheit hab ich mich in das Licht geträumt. Meine Seele aufgemacht. Und es tut immer noch weh, aber das ist schon okay, denn das geht auch mal vorbei. Aus tiefer Dunkelheit hab ich mich in das Licht geträumt. Nacht, meine Seele aufgemacht.